Erster ein Mann aus der Familie Levi heiratete eine Frau aus der gleichen Familie. Zweiter die Frau bekam einen Sohn. Sie versteckte ihn 3 Monate lang. Dritter sie konnte das Baby nicht mehr verstecken. Sie legte es in einen Korb am Fluss. Vierter seine Schwester wartete in der Nähe. Sie wollte sehen, was mit ihm passiert. Fünfter die Tochter des Pharao kam zum Fluss. Sie sah den Korb im Schilf. Eine Dienerin holte ihn. Sechster sie sah das weinende Baby im Korb. Sie hatte Mitleid mit dem Kind. Siebter die Schwester fragte, soll ich eine Frau suchen, die das Baby füttert? Achter die Prinzessin sagte, ja, geh. Das Mädchen holte die Mutter des Babys. Neunter die Prinzessin sagte, pflege das Kind für mich. Ich bezahle dich dafür. Zehnter das Kind wurde älter. Die Prinzessin nahm ihn als Sohn an. Er hieß Mose. Sie sagte, ich habe ihn aus dem Wasser geholt. Elfter Mose wurde erwachsen. Er sah die schwere Arbeit seines Volkes. Ein Ägypter schlug einen Hebräer. Zwölfter Mose sah sich um. Niemand war da. Er tötete den Ägypter und vergrub ihn im Sand. Dreizehnter am nächsten Tag sah er 2 Hebräer streiten. Er fragte, warum schlägst du ihn? Vierzehnter der Mann fragte, bist du unser Richter? Willst du mich auch töten? Mose bekam große Angst. Er dachte, alle wissen es jetzt. Fünfzehnter der Pharao wollte Mose töten. Mose floh in das Land Midian und blieb dort. Sechzehnter ein Priester hatte 7 Töchter. Sie wollten Wasser für ihre Schafe holen. Siebzehnter Hirten vertrieben die Frauen. Mose half den Frauen und gab den Schafen Wasser. Achtzehnter die Töchter kamen nach Hause. Ihr Vater fragte, warum seid ihr heute so schnell? Neunzehnter sie sagten, ein Ägypter half uns. Er holte auch Wasser für die Schafe. Zwanzigster der Vater fragte, wo ist er? Warum ist er nicht hier? Ladet ihn zum Essen ein. 21. Mose blieb bei dem Mann. Er heiratete dessen Tochter Zipora. 22. Sie bekamen einen Sohn. Mose nannte ihn Gersom. Er war ein Fremder in diesem Land. 23. Der König von Ägypten starb. Die Israeliten arbeiteten schwer und riefen zu Gott um Hilfe. 24. Gott hörte ihr Schreien. Er dachte an sein Versprechen an Abraham, Isaak und Jakob. 25. Gott sah die Israeliten. Er sah ihre Not und wollte ihnen helfen.